Erster Gott sagte zu Mose, steige mit Aaron, Nadab, Abihu und 70 wichtigen Männern Israels zu Jahwe hinauf und betet ihn aus der Ferne an. Zweiter nur Mose sollte Jahwe näher kommen, während die anderen und das Volk nicht mit ihm hinaufsteigen dürften. Dritter Mose ging zum Volk und erzählte ihnen alle Gebote und Gesetze Jahwes, woraufhin das ganze Volk einstimmig antwortete, wir wollen alle Gebote halten, die Jahwe gegeben hat. Vierter danach schrieb Mose die Gebote Jahwes auf. Am nächsten Morgen baute er am Fuß des Berges einen Altar und 12 Steinsäulen für die 12 Stämme Israels. Fünfter dann beauftragte er junge Männer aus Israel, Jahwe Brandopfer darzubringen und junge Stiere als Friedensopfer zu schlachten. Sechster danach nahm Mose die Hälfte des Blutes und goss es in Schalen, die andere Hälfte spritzte er auf den Altar. Siebter dann nahm er das Buch des Bundesgesetzes und las es dem Volk laut vor. Sie sagten daraufhin, alles, was Jahwe befohlen hat, wollen wir befolgen. Achter danach nahm Mose das Blut und bespritzte damit das Volk, wobei er sagte, dies ist das Blut des Bundes, den Jahwe aufgrund all dieser Gebote mit euch geschlossen hat. Neunter dann stiegen Mose, Aaron, Nadab, Abihu und 70 wichtige Männer Israels den Berg hinauf. Zehnter dort sahen sie den Gott Israels. Unter seinen Füßen war etwas wie ein Boden aus Saphir, so klar und hell wie der Himmel selbst, Rasse 11. Er tat den auserwählten Israeliten nichts Böses, obwohl sie Gott sahen und dort aßen und tranken. Zwölfter dann sagte Jahwe zu Mose, steige zu mir auf den Berg und bleibe dort, damit ich dir die Steintafeln mit dem Gesetz und den Geboten geben kann, die ich aufgeschrieben habe, um das Volk zu unterweisen. 13. Mose ging mit seinem Helfer Josua los, aber nur Mose stieg auf den Berg Gottes. 14. Den wichtigen Männern befahl er jedoch, wartet hier auf uns, bis wir zurückkommen. Aaron und Hur sind bei euch, deshalb soll jeder, der einen Streitfall hat, zu ihnen gehen. 15. Als Mose auf den Berg gestiegen war, bedeckte eine Wolke den Berg. 16. Die Herrlichkeit Jahwes war auf dem Berg Sinai. Die Wolke bedeckte den Berg 6 Tage lang, und am 7. Tag rief Jahwe Mose aus der Wolke. 17. Die Herrlichkeit Jahwes auf dem Gipfel des Berges sah für die Israeliten aus wie ein brennendes Feuer. 18. Mose ging in die Wolke hinein und stieg weiter auf den Berg. Dort blieb er 40 Tage und 40 Nächte.